Für Cesare della Riviera in seinem Buch Il Mondo Magico degli Eroi, die magische Welt der Helden, wird der alchemistische Held den zweiten Baum des Lebens erobern, den zweiten Tod, das zweite irdische Paradies. Er sucht den Baum der Mitte im irdischen Paradies. Das bringt einen furchtbaren Kampf mit sich. Genau wie beim Mysterium des Gral stellt sich das Opus Hermeticum als die Arbeit dar, die Besserung für einen Kranken, einen toten oder nicht toten König zu erreichen, der wiedererweckt werden muss. Der König des Aurea-Zeitalters ist Saturn Osiris. Das Metall Saturns ist das Blei, das in Gold verwandelt wird. Die Wiedereroberung des goldenen Zeitalters. Der Weg des Swastika Levogira, das der Wiederkehr in dieses Zeitalter. Dies alles ist viel besser in Runen auszudrücken. Wir sahen es schon, Os, Ir, Is. Und die Rune Hag-Al ist der philosophale Stein, die Quintessenz, der Gral, der totale Mensch, der Übermensch, der Sonnenmensch, Osiris wieder auferstanden, Anfortas wiederhergestellt. Das Gold ist stillschweigend im Blei bewahrt. Im Blute des Viras wird noch die arische, hyperboreische Göttlichkeit bewahrt. Man muss es nur verwandeln. Um dies zu erreichen, muss man Saturn, dem Blei, Schwefel hinzufügen. Das ist das Feuer und ist das Göttliche, luziferisches Element, also durch das jüdische Christentum um sein Ansehen gebracht, um die Regenerierung und den Prozess der Umwandlung des Vira zu verhindern, das Opus in seinen Anfängen unterbrechend, den Schwefel als höllisches Element erscheinen lassend. Der Schwefel ist auch der Wille, der jetzt in Saturn Osiris fehlt, der sich in der Vermischung und im Mestizentum verlor. Durch das Feuer des göttlichen Willens wird das Blei Saturns mit dem luziferischen, venuschen Schwefel erneuert, wird das Blut in Feuer verwandelt. Sein Zentrum befindet sich in Kundalini und wird im Chakra Manipura erweckt. Somit erreicht der Herr des absoluten Willens, der Führer, Kuna Bodhisvabhava, das Opus zu einem glücklichen Ende zu bringen, das beendend, was die Natur durch sich selbst niemals erreichen wird, aus der Involution ihrer demiurgischen Korruption, ihrer Mechanisierung und ewigen Wiederkehr auszutreten, das Mestizentum des Königs Saturn Anfortas zu regenerieren und von Neuem den Arier erstehen zu lassen. Die tantrische Praxis, um diesen Willen zu entwickeln, die im Chakra Manipura ruht, heißt Ikshakudi und entspricht in der Alchemie dem Arsen, die Mannbarkeit. Jedoch nichts von alledem kann erreicht werden ohne das Eingreifen des Merkuriums, des Quecksilbers, der Gattin des Arsens, die Frau, die mystische Soror, das wesentliche weibliche Element. Das Endprodukt des Opus Alchemicum wird im Athanor, im Tigel, erzeugt und ist Rebis, der Homunculus, der Androgyne, Siva Arthanarisvara, der Astralkörper, der vom Alchemisten mit Hilfe seiner Soror geboren wird. Es ist El-Ella, er und sie wieder vereint. Der Astralkörper des Alchemisten jedoch mit dem Antlitz der Soror, außer seinem eigenen Antlitz. Es ist Baphomet von den Templern mit zwei Gesichtern. Das Gesicht der Domna im Anima des Minnesängers. Gleichzeitig hat die Sora ihren eigenen Animus geehelicht, ihm das Antlitz von El gebend. Es ist El-A-El, sie und er vereint. Es gibt keine von Frauen geschriebenen Bücher über Alchemie, denn ihre Rolle im tantrischen Opus ist viel zu grundlegend, um Zeit für ein Buch zu erübrigen. Außerdem haben sie den wesentlichen Charakter der übersinnlichen Wirklichkeit wiedererlangt, der sich in der Schrift nicht verwirklicht. Die weibliche Schriftstellerin, die weibliche Malerin und so weiter ist ein degeneriertes Produkt im Verfall ihrer hyperboreischen Funktion. Nicht einmal in der Renaissance hat es Malerinnen, Bildhauerinnen oder Schriftstellerinnen gegeben, wie heute. Der Sohn Horus Rebis ist also ein Androgynus. Er ist der erschaffene, wiedererschaffene Astralkörper. Er ist er und sie, El Ella im Falle von ihm und Ella El im Falle von ihr. Denn den Astralkörper gibt es nicht in Potenz, sondern nur verborgen. Man muss ihn erschaffen, erfinden, in diesem mysteriösen Prozess des alchemistischen Amor. Der Astralkörper ist der Androgynos, der jenseits des Todes des physischen Körpers lebt, wiedererschaffen im Feuer des Opus mit der Umwandlung der Materialien des physischen Körpers, der sich so verwandelt, nachdem er durch Nigredo gegangen, die dunkle und schwarze Macht des mystischen Todes. Sofort danach durch Albedo oder die Wiederauferstehung aus jenem Tode, Rubedo erreichen könnend, die Unsterblichkeit mittels der roten geistigen Materie, die sich im grünen Strahl erzeugt. Das erste Mysterium vollendet sich mit der Wiederauferstehung des physischen Körpers, der zu seiner Wiederauferstehung durch den Astralkörper geschleppt wird, wie in einem Feuerwagen, einem Vimana, denn seine Form ist rund geworden, und wird aus dieser Welt durch die Tür der Venus in eine Lage gebracht, die nicht einmal von den größten Pilgern der Sehnsucht erträumt wurde. Das zweite Mysterium, das sich im Opus dieser Amor-Einweihung erfüllt, ist die Wiederauferstehung und Unsterblichkeit der Soror, der Geliebten, wie eine Folge der Unsterblichkeit des Alchemisten, des Sataka, des Kriegerhelden, des Vira. Er nimmt sie mit, um wieder aufzuerstehen und unsterblich zu werden. In Nos, Buch der Wiederauferstehung, ist dies offenbart erkannt worden. Und nun gibt es zwei Androgyne, einen absoluten Mann und eine absolute Frau, zwei Sphären, El Ella und Ella El, die sich vereint und getrennt für immer Aman lieben, vereint in der Trennung.